Live. DJ Session mit Mogwai. Hallo Sektor, einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session und das am Osterwochenende und das natürlich wie immer auch mit aktuellstem Club Sound für euch im Gepäck. In der ersten Stunde wir mit mir Mogwai und diese Woche mit ganz viel Neuerscheinungen für euch in der ersten Stunde, also von 22 Uhr bis 23 Uhr. Danach geht's weiter von 23 Uhr bis 0 Uhr mit einem Gast-DJ. Heute ist es kein geringerer als Mau P und danach habe ich für euch noch von 0 bis 1 Uhr Lilly Palmer aus unserem 1 Live DJ Session Team. So viel zum Ablauf. Bei mir geht's hier los mit dem ersten Track. Der kommt von Dean Turnley und heißt Acting Tough. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Thank you. DJ-Session mit Mogwai. Live und das mit der 1 Live DJ Session und das mit mir Mogwai in the Mix. Was ich hier gerade spiele, kommt von Max Deed und heißt Talking to Myself. Ja, und wenn ihr euch mehr für die Playlist von heute Abend interessiert, dann geht doch einfach mal auf 1live.de und checkt dort die Playlist oder besucht auch gerne mal die ARD Sounds App. Dort gibt's alles von der DJ Session auch nochmal zum Nachhören. Hier geht es weiter mit Riverstar und dem nächsten Track von ihm, da ist Can't Stop the Feeling. 1 Live DJ Session mit Mogwai. Ihr hört 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Emmanuel Sati und Hot Since 82 und heißt Give It All. Und hier spielt den Hot Since 82 Remix. Ja, und wenn ihr diese oder auch andere DJ Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal auf 1live.de oder besucht auch gerne mal die ARD Sounds App. Dort gibt es alles von der DJ Session auch nochmal zum Nachhören. Full Service. Hier geht es weiter mit Jit Warm und Goodfella und ihrem Track Morning Coffee. Thank you. 1-1-Live DJ Session mit Mogwai. Ist 1 live und ihr hört die 1 live DJ Session, das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktuell zum Club Sound. Was ich hier gerade spiele, kommt von Ranger Truco und Nate Katz und heißt Excuse Me. Und danach geht's weiter mit Space Motion, Divoli und Marquardt und ihrem Di Ramirez Cover Hablando. Live DJ Session mit Mogwai. Moin, Illuminate. Ihr hört die 1 Live DJ Session aus gerade mit mir, Mogwai in the Mix, was ich hier gerade spiele, Club von Township Rebellion und Fab Massimo und heißt Labyrinth. Und danach geht's weiter mit einem Track von mir, Mogwai, und der Sängerin Casmay, die kommt aus Duisburg. Unser Track heißt Mother und hier hat Hell's Loaded aus den Niederlanden und Max Niklas aus Münster den Remix gemacht. Und der kommt jetzt. Take away my waters. If you were there for me, then why would you take away my air? I'm no longer the mother. Some are just feeling father. Billions of years just wasted. Billions of you left alone. I guess the sun will keep on burning. Session mit Mogwai. hört die 1Live DJ Session am Ostersamstag und das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter, wie gewohnt mit einem Gast-DJ. Heute ist es Mau P aus den Niederlanden und von 0 bis 1 habe ich für euch noch später Lilly Palmer aus unserem 1Live DJ Session Residence Team. Also bleibt dran, es geht hier wie immer und gewohnt schwer nach vorne. DJ Session mit Mogwai. Dicho, dicho, dicho.